Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 202. Diesmal, jawohl. Und man, diesmal gab's da richtig gute News, ja. Naja, kann man jedenfalls so sagen, denke ich. Vor allem, es gab Updates von Google. Und zwar ein Google Plus Update. Und das hat bei mir, ja, sagen wir mal, nicht zum ersten Mal, aber meine Kritik an Google Apps, wenn die abgedatet werden, ja, egal, ob das jetzt Google Maps ist oder Google Plus eben oder ähnliche andere Apps, die von Google kommen, da ist normalerweise meine Kritik sehr spärlich, wenn überhaupt vorhanden. Normalerweise sind die Updates sehr, sehr gut immer, ja. Und ich finde auch generell die Updates von Google auch sehr gut. So gut, dass ich ja manchmal so ungeduldig bin, dass ich eher zornig drüber bin, dass die Updates nicht beikommen, ne? Anstatt jetzt zornig über das Update. Und ja, jedes Update von Google wird aber im Netz mit einem Shitstorm, wie man so schön jetzt sagt, belegt. Das heißt, die Leute regen sich über die Updates auf. Und jetzt passiert was, was ihr wahrscheinlich von mir gar nicht gewohnt seid. Ein Shitstorm von Rio, ja, zu einem Google-Update. Dafür werden wir nicht wahr sein. Aber es ist so. Zunächst, was ist passiert? Also Google Plus hat ein neues Design bekommen. Ja. Jetzt kann man durchaus sagen, das neue Design ist schön. Das ist natürlich geschmackssam. Mir gefällt's ganz gut. Sehr gut. Eigentlich auch. Aber es hat zwei Probleme. Einmal, es ist absolut nicht funktionell. Und zweitens, es ist absolut inkonsistent. Ja, warum ist es so? Weil es jetzt eine große Diskrepanz gibt zwischen den einzelnen Apps. Gmail, ja, und von Gmail kam auch ein Update raus, übrigens ein sehr großes auch, komme ich auch nochmal dazu. Und eben den anderen Google-Applikationen, ja. Das Google Plus Problem ist zum einen das Hamburger Menü. Ja. Auch wenn in Zukunft, und da bin ich auch ganz sicher, dass die meisten Apps wohl leider umgestellt werden auf dieses neue nicht funktionelle Design, ja. So ist das Hamburger Menü erst vor kurzem, ja, mit starker Wucht, sage ich mal, von Google eingeführt worden. Man hat die Firmen dazu, die App-Hersteller dazu gedrängt, das endlich zu machen, umzusetzen, das Hamburger Menü in diesen, in das Design zu integrieren. Für diejenigen, die denn wissen, was ich damit meine, ist links oben diese drei Striche, ja, wo man draufdrückt und dann kommt man auf ein Menü. Das war eigentlich immer sehr, sehr gut, fand ich, bei den einzelnen Apps. Und es hat jetzt gerade angefangen, dass es eben konsistent war. Das heißt, dass die viele Apps eben dort dieses Menü in dieser Art dort hatten. So, jetzt wirft Google das über den Haufen, macht einen Pfeil, den man kaum sehen kann, ja, so rechts von der Mitte versetzt auf dem Bildschirm, wo man dann das Menü aufrufen soll. Das Menü an sich ist meiner Meinung nach dann auch, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich weiß, Google macht nichts ohne Grund. Aber was hat man sich dabei gedacht? Ich kann es nicht erkennen. Ja. Man hat jetzt also die Circles und Communities dann auf dem Hauptbildschirm zum Auswahl. Da unten drunter steht dann Explore, What's Hot and Nearby. So, und dann in winzig kleiner Schrift ganz unten, ja, in einer anderen Anordnung, die ist dann auf einmal horizontal statt vertikal, steht dann Fotos, Location und Events. Ja, noch schlimmer finde ich, wenn man jetzt ein Post schreiben will, da ist jetzt so ein Button, so ein runder Kreisbutton mit einem Bleistift. Und der liegt quasi über den Post drüber. Ja, also, das Schlimme ist, der Button geht auch noch weg. Das heißt, wenn man da scrollt, ist der Button weg. Scrollt man in die andere Richtung, kommt auf einmal der Button wieder. Also ich bin kein Design-Experte. Und optisch sieht das meiner Meinung nach auch gut aus. Aber von der Bedienung her, von der Funktionalität her, ist es katastrophal, meiner Meinung nach. Katastrophal. Was sehr, sehr gut ist, was sehr gut geworden ist, finde ich, ist jetzt der Postbildschirm an sich. Also wenn man einen neuen Beitrag auf Google Plus schreibt, dann kann man jetzt also hier oben den Text eingeben und unten sind gleich eine Auswahl von Alben abgebildet, von Bildern, ja, und das hier dieses kleine Vorschaubild von der Kamera ist tatsächlich eine Vorschau momentan von der Kamera. Ja, also das heißt, dass wenn man das Handy bewegt, dann sieht man das aktuelle Bild von der Kamera, sieht man da in diesem Icon drin, ja, wie sich das bewegt. Find ich auch wunderbar. So kann man dann sehen, ah ja, cool, da kann ich jetzt gleich machen, drückt da drauf, ja, macht dann eben dieses Bildchen, ja, und dann ist es alles wunderbar. Ich finde, das ist gut gelungen. Ja, also der Postbildschirm gefällt mir ausgezeichnet, ja. Aber eben das Design also die Funktionalität bei dem Ganzen, das außer jetzt beim Posten, finde ich schon sehr, sehr seltsam. Das bin ich auch so von Google nicht gewohnt bisher. War es eigentlich immer so, dass man hier einen guten Mittelweg gefunden hat zwischen Design. Aber anscheinend kommt dieser Design-Irrsinn ja durch jetzt bei Google Plus. Oder bei Google an sich. Das Gmail-Update zeigt dann auch die Inkonsistenz an. Ja. Das aktuelle Update, ich weiß, es wird ein Update bekommen, wo auch das Hamburger Menü verschwindet und wo dann so aussieht wie Google Plus. Hoffentlich ist es ein bisschen funktioneller, schon kann man Gmail vergessen. Aber in dem aktuellen Update jedenfalls, das gerade vor ein paar Tagen rausgekommen ist, da ist das Hamburger Menü eben jetzt noch drin. Ja. Und also ich kann's wirklich nicht ganz nachvollziehen, ja, was da los ist. Ja. Ja. Also ich bin, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen sprachlos und auch verwundert, ja, was da los ist. Aber ich habe hier auch nochmal dann gesehen, die Qual dieses funktionslosen Design ist auch hier in Fotos geleakt worden. Also so sieht wohl dann bald auch Gmail aus, ja, wie in diesen Fotos da, die ich verlinkt habe. Und tatsächlich ist auch da wohl ein kleiner Pfeil wieder so nahe der rechten Seite, auch das nicht ganz rechts oder so, ja. Irgendwo auf dem Bildschirm, und auch dieser Button, der da drüber fliegt, um dann einen neuen Post zu machen, da ist dann, das wäre ja katastrophal, ja, da ist dann ein Plus drin statt einem Bleistift, ja, wie bei Google Plus. Auch das ein Zeichen von einer eben nicht einheitlichen UI. Und ich verstehe es aus dem Grund nicht, weil Google hat es jetzt über Jahre gemacht, immer mehr Richtung einheitliches Design, und die hatten eigentlich einen guten Job gemacht. Also mir gefällt dieses Design mit dem Hamburger Menü sehr gut, so besser als das neue Design, weil das eben funktionell und schön ist. Aber jetzt macht man hier solche Schnitzer und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also ich dachte eigentlich, dass da jetzt was anderes kommt. Aber vielleicht bin ich auch nur nicht mehr so, wie man so schön sagt, so up to date, ja, was das Design betrifft. Vielleicht ist das Chaos ja in im Moment, aber ich möchte dann doch lieber auf die Funktion setzen. Ja. Und das wird leider hier ganz, ganz schwierig dann bei diesen Apps. Wie gesagt, bisher war es immer so, dass man eigentlich sowohl als Pragmatiker als auch als Design-Fetischist noch einigermaßen beides unter einen Hut bekommen kann und einigermaßen zufrieden sein kann. Ja, klar, jeder hat dann eben gemotzt. Jetzt will man wohl die einen verkrätzen, ja, nämlich die User, die effektiv hier was machen wollen. Und die Design-Junkies, die spricht man da wohl an. Wobei, auch da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie gesagt, weil das Design eben nicht einheitlich ist. Ja. Wir werden die weiteren Designänderungen sicherlich sehen auf der Google I.O. 2014. Da wird einiges gezeigt werden. Auch das Motto dieser Google I.O. hat ja mit dem Design hier eindeutig zu tun. Ne? Und Design, Develop and Distribute heißt das Motto dieser Google I.O. 2014. Und es lässt eben nicht, nicht so viel hoffen. Ja. Also auch das, was man hier so sieht, wenn man hier die Seite aufruft, ja, let's do it, let's create, ja, let's learn kommt dann da rein, ja, let's invent und so weiter. Und let's geek out ist auch drin. Naja, das kann ich dann schon fast nicht mehr verstehen. Und dann steht hier auf einmal, let's break stuff. Und was ist denn das? Ist das eine freudsche Fehlleistung oder was? Unglaublich. Gut, also dann komme ich mal weiter zu den News. Das Samsung Galaxy Note 4, ja, da sind jetzt erste Gerüchte aufgetaucht. Die beliebte Reihe wird wohl fortgesetzt werden mit einem 5,7 Zoll Display mit 1440p Display, also ziemlich heftig die Auflösung. 515 Pixel pro Inch soll es dann haben, bei dieser Bildschirmgröße schon phänomenal. Ich habe nur die Befürchtung, dass dieses Note 4 mit dieser Bildschirmgröße, 5,7 Zoll, weder die eine Seite noch die andere Seite richtig ansprechen kann. Also wer ein richtiges Phablet will, der wäre vielleicht mit 6,1 oder 6,4, ich finde eigentlich 6,4 die Idealgröße für ein Phablet, wie das Xperia Z Ultra zum Beispiel, wären da wahrscheinlich eher hingezogen. Und die Leute, wo ein normales Telefon haben wollen, die wären wohl eher so bis maximal 5,2 Zoll, ja, oder 5 Zoll rum, ja. Also für mich ist es natürlich das absolute Minimum wäre 5,2 Zoll, aber ich weiß, es gibt noch Leute, die ein normales Smartphone mit 5 Zoll eher sehen. Und von daher denke ich mal, dass 5,7 ziemlich unglücklich ist von der Größe her. Aber ich glaube dennoch, dass das Telefon mehr oder minder ein Erfolg wird. Ja, ich weiß zwar nicht, ob es für Samsung-Verhältnisse ein Erfolg wird, aber sicherlich so. Wenn man es ganz generell vergleicht mit anderen Marken, wird es sicherlich öfters gekauft werden. Vor allem eben wegen der großen und guten Auflösung. Ja. Da muss natürlich dann auch ein schöner, starker Prozessor hinten dran und vor allem eine gute Akkulaufzeit. Schon nützt einem das nicht mehr viel. Aber darüber ist jetzt noch nichts bekannt. Und wie gesagt, es handelt sich auch noch um Gerücht, dass es ein 5,7 Zoll Display ist mit 1440p, aber ja, genau kann man es eben nicht sagen, aber es ist wohl schon von einer Quelle, die, naja, nicht immer Unrecht hatte, um es mal vorsichtig zu sagen. In Italien kann es übrigens für Google und Co. jetzt ziemlich knapp werden, ja, ziemlich eng. Nicht nur für Google eben, sondern auch für Mitbewerber wie zum Beispiel Apple, Gameloft, Amazon und so weiter. Und zwar wegen In-App-Purchases. Die sind momentan ganz extrem unter Beschuss in Italien. Ja. Und zwar die Antitrust Authority, also das ist sowas wie bei uns wohl die Verbraucherschützer. Ja, oder ja, kann man auch nicht unbedingt sagen, nee, das Kartellamt oder sowas. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, wie man das einordnen soll. Auf jeden Fall untersuchen die das momentan gerade, ob sich diese Firmen denn hier unlauteren Mittel bedienen, um die Leute dazu zu bringen, Sachen zu kaufen, zu verleiten, ja, insgeheim, hintenrum. Ja. Das ist nämlich nicht gut. Es gilt nämlich nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Ja, diese Bauernfängerei, wie man es früher gern gesagt hat, darf natürlich nicht sein. Ja. Und klar, natürlich ist auch da Hauptaugenmerk, ja, dass natürlich besonders eben Jugendliche und Kinder davon berührt werden, weil die gerne mal, ohne drüber nachzudenken, jetzt hier In-App-Käufe tätigen. Es gibt zwar einige Sicherheitsvorkehrungen, ja, um diese In-App-Käufe ja etwas einzudämmen, ja. Dennoch ist es eben auch die Sache, dass auch Erwachsene damit ja, wo es eben da kritisch wird. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass man mit einem Tastendruck auf einmal etwas kauft. Ja. Mittlerweile haben es die meisten auch so gemacht, dass man nochmal bestätigen muss. Ja. Aber dennoch sollte das oder sieht es Italien eben hier ein bisschen enger vielleicht. Es kann allerdings auch ein Signal sein für andere EU-Staaten, denn auch in anderen EU-Staaten sind diese In-App-Käufe gar nicht mal so beliebt. Ja. Zwar habe ich jetzt gelesen, dass auf einigen Newsportalen gerne jetzt gesprochen wird, dass das Freemium-Modell unter Beschuss wäre. Generell würde ich das so ja nicht sagen, weil Freemium ist eigentlich auch ein gutes, faires Modell. Man holt sich eben die App und kauft dann eben Sachen nach. Aber es darf nicht so einfach sein, und so exzessiv sein im Spiel, meiner Meinung nach, oder im Programm, dass man hier permanent unter Druck steht, hier Sachen zuzukaufen, ja, innerhalb der App. Und es muss vor allem, wenn es denn gemacht wird, hier dieses Pfeil anpreisen, ja, von diesen Zusatzkäufen, dann muss das eben auch mit deutlichen Warnhinweisen versehen werden und einer zusätzlichen Sicherheitsabfrage, dass man eben nicht so schnell mal per Knopfdruck da Sachen hier kaufen kann, weil dann wird es nämlich schnell übelst. Und dass das eben auch nicht nur für Jugendliche gilt und auch nicht nur in dem Bereich, das hatten die Gerichte auch schon gezeigt. Auch in Deutschland gab es nämlich zum Beispiel auch Urteile gegen Netzbetreiber, die eben mit Autoaufladung, ja, Aufladung der Prepaid-Karten beispielsweise sehr viel Geld gemacht haben. Und wenn dann eben so eine hohe Rechnung kommt, da, ich weiß nicht, da hat irgendjemand an die 2000 Euro auf einmal Rechnung gehabt, dann haben auch schon die Gerichte geurteilt, dass das eben nicht korrekt ist, kein korrektes Geschäftsgebaren, und haben auch dann zugunsten von den Klägern entschieden, die dann eben gesagt haben, nö, das zahlen wir nicht, das ist Bauernfängerei, das machen wir nicht, und haben dann eben vom Gericht recht bekommen. Von daher gibt es schon auch eine gewisse Verantwortung von den Anbietern her. Wie gesagt, das ist kein Google-Problem, sondern es ist ein allgemeines Problem. Auch bei Apple, Gameloft, Amazon, die alle sind unter Beschuss in Italien, und dann könnte das auch ein Signal sein, je nachdem, wie das dort ausgeht, für die anderen Länder. Google ist übrigens jetzt zum ersten Mal wertvollste Marke der Welt geworden und damit auch das erste Mal vor Apple gelandet, was den Bekanntheitsgrad der Marke Google und der Wert der Marke Google, ja, der wird ja da errechnet, anbetrifft. Und damit steigt aber auch der Wert der Google-Marke, ja, um 40% in einem Jahr auf 158,8 Billionen, nein, Entschuldigung, Milliarden, Billionen, immer noch, wenn ich das so im Text direkt übersetzen muss, ne? Natürlich sind American Billions sind natürlich Milliarden bei uns, ne? Also 158,84 Milliarden Dollar, ja, wert, und Apple ist bei 148 Milliarden Dollar. Also so weit weg sind sie nicht, ne? Nur läppische 10 Milliarden, ja. Pff, ja. Aber die Apple-Marke ist auch um 20% gefallen. Das heißt, Google 40% gestiegen, Apple 20% gefallen. Und das ist jetzt ein großer Achtungserfolg für Google, meiner Meinung nach, denn das zeigt definitiv, dass Google am richtigen Ende momentan zieht. Während Apple, den Eindruck, den hatte ich eben schon seit ja, gut 2 Jahren jetzt, dass Apple langsam aber sicher den Schwung verliert. Eine Bastion nach der anderen ist ja gefallen. Zuerst waren es die Smartphones, wo Android dann massiv weltweit ist der Marktanteil von Android jetzt, glaube ich, um die 70%. In einzelnen Ländern ist das allerdings noch nicht ganz so drastisch. Oder mehr, wie in China, über 90%. sondern es ist eben auch, so, dass dann eben der nächste Bereich Tablets gefallen ist, wo auf einmal, wo mich sogar gewundert hat, der Tablet-Markt von Android übernommen wurde. Also auch hier mehr Android als iOS. Und das nagt natürlich auch am Wert einer Marke dann, wenn man das eben so beurteilt. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, ja, das ist ein Institut, der legt das halt fest und ja, toll. Ja, hat überhaupt keinen richtigen Aussagewert. Natürlich nicht, aber vorher hat man ja auch immer gesagt, ja, Apple ist die wertvollste Marke der Welt. Ja, da kann Android nicht mithalten, da kann Google nicht mithalten damit. Ja. Ja, und was ist? Tja, jetzt dreht man es halt wieder andersrum gerne. Ja. Aber das machen wir natürlich nicht. Ja, wir feiern. Aber ich weiß nicht genau, was ich da feiern soll. Ja. Übrigens, Huawei MediaPad M180, so klammheimlich wurde das ja angekündigt auf der Webseite von Huawei, steht meines Wissens nach noch immer auf, ja, bald erhältlich, genau. Ein Tablet, das sicherlich sehr, sehr interessant ist für viele Leute, mit 8 Zoll Bildschirm ist natürlich auch da wieder das Problem, 8 Zoll, naja. Ist das die richtige Größe? Ich weiß nicht. Also ich finde es ganz okay soweit. Aber ja, 7 Zoll, 10 Zoll, braucht man dazwischen drin noch was? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Prozessor, ein High Silicon Kirin 910 Cortex A9 Quad-Core-Prozessor mit 1,6 GHz und Mali GPU. Drin IPS-Display, 1280x800 Bildpunkte, 2 GB RAM, 8 GB Festspeicher erweiterbar auf 32 GB per MicroSD-Karte, hat LTE eingebaut, ja, UMTS natürlich auch, und Bluetooth 4.0, ja, 5-Megapixel-Kamera vorne für ein Tablet, da ist das noch gerade noch so okay, ja. Lithium-Polymer-Akku, das ist wirklich der Hammer. 4800 mAh Akku, das ist richtig Power. Und so weiter und so weiter. Also alles, was man so braucht. GPS, AGPS, GLONASS, alles mit drin. Und der Preis soll auch entsprechend gut sein. Allerdings weiß man den eben noch nicht. Wie ich da drauf komme, ist, dass es jetzt ein Tablet gibt in Großbritannien mit dem Namen Eagle 4G LTE. Und das wird wohl genau dieses MediaPad M1 8 sein. Ja. Und das wird ohne Vertrag für 199 Pfund angeboten oder 49 Pfund mit Vertrag. Ja. Das wird sicherlich auch noch interessant werden. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, bis dieses Huawei Media Pad rauskommt bei uns. Da wird sich mal zeigen, wer jetzt schneller ist. Ja, Arcos 80 Helium 4G ist immer noch nicht draußen. Langsam, langsam bin ich gar nicht mehr so, naja, sicher. Ob wir das in nächster Zeit noch sehen werden, ja, weil, naja, also ich meine, das ist jetzt schon ewig angekündigt und na klar, man kann natürlich warten, bis die Teile immer wieder günstiger werden, bevor man so ein Tablet rausbringt. Nur, Die technischen Daten sind jetzt, werden immer schwächer im aktuellen Vergleich dann. Ja. Und es hat schon fast den Geruch von Vaporware an sich. Secret App, ja, sehr groß momentan im Gespräch. Da haben viele Android-Nutzer drauf gewartet. Kommt ja von iOS, diese App. Secret nennt sie sich einfach. Und da wird man ja mehr oder minder dazu auffordert, Geheimnisse preiszugeben in der App. Es ist vollkommen anonym. Man weiß nicht, wem man da im Prinzip so folgt oder wer etwas wie da eingetragen hat. Ja, sozusagen, es wird aus dem Strom der Nachrichten ja so rausgefischt. Ein bisschen komisch, auf jeden Fall anonym, ja, das ist gut. Allerdings das Aufrufen dazu, Geheimnisse preiszugeben von anderen, das finde ich nicht ganz so toll. Also das ist moralisch zumindest fragwürdig. Und dann ist auch noch etwas, was mich ein bisschen wurmt, und zwar, dass dieses Anonym so in den Vordergrund gestellt wird, obwohl diese App überhaupt keinerlei Schutzmaßnahmen hat. Ja, das bedeutet, anonym mag zwar sein, dass man da den Namen nicht sieht, aber von jetzt rein von der tatsächlichen Anonymität, vor allem gegenüber den Regierungen, da ist wieder was ganz anderes. Ja, vielleicht auch deswegen diese verstärkte Werbung auf privat. Ja, man soll seine Geheimnisse seiner Freunde preisgeben und nicht etwa Regierungsgeheimnisse, weil hier bietet Secret keinerlei Schutz. Ja. Da wird nichts verschleiert, zumindest wird es nicht erklärt, wie und wo im Hintergrund verschlüsselt wird wie die Daten gesichert werden, ob hier die IPs gespeichert werden, wer was geschickt hat. Und meinem Verständnis nach muss das die Firma auch tun. Aber damit ist es natürlich nicht mehr anonym und deswegen Vorsicht. Erstmal nicht hier alles rausposaunen. Ja. Ihr habt keinerlei Schutz. Secret, ja, lachhaft. Aber zusätzlich noch, auch wenn ihr nur private Geheimnisse, in Anführungszeichen nur private Geheimnisse von anderen, von euren Freunden preisgibt, das finde ich eigentlich ziemlich schäbig. Ja. Was sind wir denn eigentlich gelandet? Ja. Aber wenn man das macht, dann aber auch aufpassen, ja, dass man schon alleine mit dem Preisgeben eines Geheimnisses sich oftmals verrät. Nämlich dann, wenn der andere sicher weiß, dass man eigentlich nur einem das Geheimnis preisgegeben hat und der das dann veröffentlicht. Dann ist aber die Kacke am Dampfen, Leute, das sage ich euch. Ja. Also das ist echt übel. Und ja, auch wenn es nur wenige Leute sind, kann dann derjenige sicherlich bestimmt rausfinden, wer das dann eben war. Leute, ganz schöner Mist. Secret App? Nein. Mist. Uiuiui. Sony beginnt, um mal wieder was zu Positiven zu gelangen, Sony beginnt mit dem Update auf Android 4.4 für jede Menge weitere Geräte. Das wird viele freuen. Zum Beispiel sind da dabei Xperia Z, Xperia ZL, ZR, Tablet Z, und später soll auch noch dazukommen das T2 Ultra, Xperia E1, M2. Ja, und es zeigt mal wieder, dass hier auch Sony zumindest in gewissem Umfang hier diese Geräte immer wieder neu mit Updates versorgt, auch wenn es immer ziemlich lang dauert. Meistens kommen die Teile dann doch noch sofern das Gerät dann einigermaßen noch mithalten kann. Also ganz gute Sache. Sony ist sicherlich mittlerweile einer von denen, die am längst noch ihre Geräte updaten. Und dann war da noch auf einmal der Play Newsstand, das Kiosk im Play Store, das auf einmal aktiviert wurde in Frankreich und Deutschland. So ganz klammheimlich. Ja, was ist das? Dort kann man Zeitschriften, Zeitungen abonnieren und kann die dann eben lesen auf dem Gerät, auf dem Account, also an den Account gebunden. Die Angebote sind eigentlich schon für den Start recht gut. Da kann man gar nichts sagen. Ja. Wenn ich da mal schnell mal gucken kann. So, da schauen. Newsstand. Ich glaube, bei uns heißt Kiosk, genau. Google Play Kiosk. Da ist zum Beispiel die Cosmopolitan drin. Ich glaube auch alles in Deutsch, ja. Doch, für Sie, Joy, Tina. Ah, ja. Für ihn ist dann GQ, D-Max, GQ Style. Oh je, nee. Oh ja. Hipster. Nein. sehe ich gerade auf dem Cover von GQ Style. Bam. Kicker, GameStar, Auto, Literatur etc. Mac-Welt ist da drin. GamePro, Foto, Video, Segeln, Tennis und so weiter und so weiter. Also es ist schon beachtlich für den Start zumindest, ja, was da drin ist. Es gibt auch noch viele, viele weitere Kategorien. Ja, auch Linux, das kennt man schon wesentlich besser. Ja, Linux-Magazine sind da drin. Hier Ubuntu-User-Magazine. Und. Also ich finde es gar nicht mal so übel. Die Preise sind allerdings dann auch entsprechend, wie man das eben von normalen Zeitschriften erwartet. Also man darf jetzt nicht denken, das heißt jetzt, dass man das lesen kann einfach so, ja, sondern das ist ein richtiger Kauf von diesen Magazinen, ja. Auch wenn die, soweit ich das sehe, oftmals günstiger sind, als wenn man die am Kiosk kauft. Klar, ist ja auch keine gedruckte Version, deswegen ist das schon gut und recht so, dass es günstiger ist. Dennoch finde ich es sehr interessant, was eben hier so klammheimlich gemacht wurde. Naja, gut. Zeitungen habe ich jetzt übrigens noch soweit gar keine gesehen. Nein, nein, nein, also bin mir nicht ganz sicher hier. Ich krieg zwar hier sowas angezeigt wie Financial Times und sowas, aber irgendwie kann man die nicht wirklich abonnieren. Zumindest steht da kein Preis dabei. Hier ist nur ein Angebot vom Handelsblatt Live, nennt sich das. Aber das scheint wohl auch wieder so eine, naja. Ist ein bisschen undurchsichtig noch gemacht, ja. Scheint eher eine App zu sein. Aber für den Anfang ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Shazam zeigt jetzt auch mehr Präsenz bei Werbespots, ja. Shazam hat ja schon ein Joint Venture geschlossen mit Deezer, um dort Musikstücke, die gefunden werden, erkannt werden, eben auf Deezer zu suchen. Und jetzt ist sie ja verstärkt auch, so wie es auch Shazam schon angekündigt hat, im TV Werbespot zu sehen. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade den Toyota Werbespot gesehen, bei dem das Shazam-Zeichen eingeblendet wird, der Toyota Hybrid Werbespot. Da ist auf der linken Seite dann das Shazam-Zeichen und wenn man dann die App öffnet und dann an den Lautsprecher hält, dann wird entsprechend weitere Informationen zu diesem Toyota Werbespot beziehungsweise zu dem Thema, das im Werbespot behandelt wird, gezeigt. Also im Prinzip sowas wie ein Audio-QR-Code, ja. Ist eigentlich ganz interessant, meiner Meinung nach. Im Kino wird es da Probleme geben. Aber okay. Ich find's interessant. Ja, also ich bin zwar nicht so ganz euphorisch wie manche da, aber es ist ein neuer Weg, sicherlich schneller an Informationen zu kommen, wenn man daran interessiert ist. Und das ist ja auch schon mal was. Nur die Präsenz von Shazam müsste noch ein bisschen ja, tiefer dann in die Handys integriert werden. Aber ich glaube, das wollen dann auch viele nicht, die das eben gar nicht haben wollen auf ihrem Handy. Ist ja auch verständlich. Ich selbst habe Shazam jetzt auch nicht installiert oder nicht mehr, nur mal so zum Tester, ne? Ja, man muss halt das Handy, wenn man es gesichert hat, erstmal entsperren, PIN-Code eingeben. Dann muss man die App starten, das dauert einen Moment, da muss man es eben in die Nähe vom Lautsprecher halten oder hier ein bisschen lauter aufdrehen, dann eben auf den Button drücken, dass das erkannt wird, und dann ist der Werbespot meistens schon rum, ohne dass was erkannt ist. Und da muss man den Werbespot dann eben nochmal angucken. Aber wer nimmt denn schon vorher auf, wenn man nicht gerade einen Time Shift Recorder laufen hat? Nun ja. Gut. Also, nächstes Hangout saugt den Akku leer. So sieht's aus. Ein kleiner Fauxpas ist da wohl passiert. Es haben sich etliche Leute darüber beschwert, nach dem neuen Hangouts-Update, dass die Akkus ruckzuck leer sind. Nicht jeder hat das Problem gehabt. Wie immer. Ja. Aber es waren dann doch einige, die Probleme hatten. Und Google hat da jetzt auch schon reagiert und sagt, dass eben ein Fix in Arbeit ist und auch kommt. Aber wann dieser kommt, das weiß keiner. Aber immerhin hat Google das Problem schon erkannt und ist dabei, das zu machen, hat es also akzeptiert, dass da Mist gebaut wurde. Nicht immer ganz so selbstverständlich. Und deswegen darf man eben hoffen, dass es bald passiert. In Version 2.1 ist die davon betroffen ist. Und angeblich soll da bei einigen, also wirklich massiver Akkuverbrauch angezeigt werden. Nicht gut. Seltsame Tablet-Gerüchte, ja, habe ich die Woche gesehen. 3D-Tablets von Google soll es geben. Naja, also sagen wir mal so, ich bezweifle noch, dass Google jetzt für den normalen Markt ein 3D-Tablet rausbringt. Wenn, dann müsste das Tablet von HTC produziert worden sein. Das würde ja wiederum mit dem Gerücht übereinstimmen, dass das neue Nexus-Tablet ein HTC-Tablet ist. Ja. Nun gibt es aber noch ein anderes Projekt, das hier so eine 3D-Darstellung benötigt. Oder wo da schon draus beworben wurde, ja, und das ist das Projekt Tango. Damit soll die Welt um einen herum in 3D erfasst werden für Maps. Ja. Wie das genau auszusehen hat, das kann ich eben nicht sagen. Nur für mich hört sich das an, als ob das Projekt noch gar nicht so naja, sagen wir mal, noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, mehr noch so eine Art Beta oder so ein Test, ja, von dem Ganzen. Und deswegen wäre es auch nicht logisch, dass jetzt eben Ende Juni solche Tablets rauskommen. Es sei denn, es handelt sich da eben auch um einen Prototyp beziehungsweise um ein, ja, sagen wir mal, für spezielle Nutzerkreise anvisiertes Tablet, ja. Aber es wird sicherlich nicht das neue Tablet sein, das dann eben rauskommt und vielleicht eventuell sogar Nexus 8 heißen wird. Ja. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht aber ist es ein HTC-Tablet mit dieser Dual-Linsen-Technologie, die auch bei dem HTC One M8 benutzt wird. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht und hat offenbar auch schon bei vielen Benutzern Freude gefunden. Ja. Damit kann man doch schon einiges an Effekten und ja, Trickfotografien, sag ich mal, machen. Und auch so ein Pseudo-3D-Bild ist da möglich. Gar nicht mal schlecht. Ja. Google Now erinnert jetzt nicht nur über den Kalender, sondern auch direkt über die Uhr. Wird es auch Zeit? Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Reminder einstellt, ein Timer, dann wird es eben auch direkt im Gerät der tatsächliche Timer in der Uhr-App, in der Clock-App dann genutzt und nicht etwa über Google Calendar. Ja. Das ist auch ein kleiner Fortschritt. Ja. und sehr zu begrüßen. Ja. Ich habe übrigens momentan Google Now wieder abgeschaltet bei mir. Warum? Ich glaube, habe ich das mit Google Now schon mal gesagt? Möglicherweise. Sorry, falls ich mich wiederhole von der letzten Sendung, habe ich ja Google Now eben abgeschaltet, weil ich nicht mehr so viele Google-Dienste benutze wie früher. Entsprechend sind die Informationen, das merkt man ganz deutlich, auch bei Google Now ziemlich schlecht. Ja, und haben überhaupt keinen Nutzen mehr für mich jetzt. Und da muss man auch sagen, so wie ich es auch früher immer gesagt hat, die Leute, die sich beschweren, dass Google Now so schlecht ist, das ist nur deswegen, weil die nicht genug oder nicht alles mit Google machen. Wer alles mit Google macht, Google Mail, Maps, und so weiter und so weiter und eben alles dort über das Google Universe macht, der kriegt exzellente Informationen über Google Now. Ja, da hatte ich, wo ich die Dienste noch alle exzessiv genutzt hat, also wirklich super, bin ich da durch den Tag geleitet worden, ja, und Google hat genau gewusst, wo ich jetzt an dem Tag bald hinfahren will. Ja, das war fast unheimlich. Google hat vor mir als manchmal gewusst, wenn ich irgendwo hinfahren will. Und hat mir dann auch entsprechend Alarm gezeigt. Wenn zum Beispiel gerade auf dem Weg Stau war, dann wusste ich, ich musste früher losfahren. Und es gab auch einen Alarm, wenn ich richtig früher losfahren musste. Und das hat alles so wunderbar funktioniert. Deswegen, jetzt sehe ich allerdings auch, warum sich da viele Leute beschwert haben. Google Now wird gar nichts bringen, Google Now zeigt falsche Informationen, Google Now macht gar nichts. Ja. In der Tat ist es so, dass wenn man die Google Services nur gelegentlich noch nutzt, ja, dann bringt Google Now auch gar nichts mehr. Jetzt habe ich das mal abgeschaltet, dass es nicht so viel Saft im Hintergrund verbraucht. Und ja, sieh da. Also es spricht durchaus einiges für Google Now. Wenn man Google-Dienste nutzt, ist Google Now einfach super. Ja, absolut. Ja, dann noch ganz kurz, ja, ich fand es eigentlich ganz lustig. Deswegen will ich gar nicht erst weiter drüber reden. Einfach mal klicken. Die wahre Bestimmung der Smartwatches, ja, wie ein Cartoon von XKCD. Schaut euch das mal an. Ich find's gut. I hate Smartwatches. Ja. So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Google ist an Twitch interessiert. Das hat mir der Christian geschickt. Google will wohl für 1 Milliarde US-Dollar den, ja, ich sag einfach mal, Videospiele-Videoservice, einen Spiele-Videoservice Twitch kaufen. Ja. Und wenn ihr jetzt mit dem Kopf schüttelt, dann kann ich euch sagen, ihr glaubt gar nicht, wie massiv Gameplay-Videos momentan einen Einfluss haben auf das gesamte YouTube-System beispielsweise. Und Twitch war dabei, einen guten Teil von dieser Power abzuziehen von YouTube und eben auf Twitch zu bringen. Da wird richtig Geld auch mit verdient. Ne? Und ich denke, dass es da auch wichtig war, oder wichtig ist, dass Google bei YouTube nicht die Benutzer verlieren, die ja, mitunter die meistgeschauten Videos überhaupt sind, die Gameplay-Videos. Unfassbar. Millionen von Menschen schauen sich das täglich an. Und ich kann das schon verstehen. Also Twitch macht eben fast nur Gameplay-Videos und Gameplay-Videos sind auf YouTube ganz, ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ich sehe das auch bei meinem Nutzerverhalten. Also wenn ich jetzt hier mal gucke, da ist Let's Play bei mir ganz weit vorne dabei. Ja, ich lache mich so kaputt als, ja. Dann sind immer wieder weitere Gameplay-Videos, die mir hier empfohlen werden, anhand von den Sachen, die ich mir auch angucke. Und ja, ich gucke mir als manchmal lieber eine Dreiviertelstunde lang an, wie die Jungs von Let's Play beispielsweise GTA 5 zocken, als selbst zu spielen. Ja? Das ist mir zuletzt beim Goat Simulator aufgefallen. Ja? Ich habe ein Video von Goat Simulator gesehen, ein Gameplay-Video von Goat Simulator. Ich habe so gelacht. Ich habe aber wirklich fast auf dem Boden gelegen vor Lachen, ja. Ich hab Tränen in den Augen gehabt. Ich hab das richtig genial gefunden. Hab mir dann das Spiel gekauft und fand es einfach furchtbar zu spielen. Hat noch nicht mal annähernd so viel Spaß wie beim Schauen des Videos. Ja. Das zeigt man wieder. Ich glaube, ich höre auf zu spielen. Ja, ich kaufe mir die Spiele nicht mehr, ich gucke mir es nur noch an, wie sie andere spielen. Ja. Dann ist es auch frustfreier und ich kann mich so richtig kaputt lachen, wenn der mal wieder so richtig ablust beim Spiel. Ja. Ja, das ist vielleicht der wahre Hintergrund. Ja, gut, dann schaue ich mal weiter und zwar zu meiner letzten Anmerkung im letzten Uncast wegen OSMN, Maps and Navigation. Da hat mir der Ralf noch eine schöne Nachricht geschickt und zwar: Hallo Rio, hast du diese kostenlosen Navi-App schon probiert? Die Rede ist von Map Factor GPS Navigation. Die downloadbaren Karten stammen ebenfalls von OpenStreetMap. Nachdem Google Latitude entfernt und die Offline-Navigation eingeschränkt hatte, hatte ich ebenfalls einige Alternativen ausprobiert, bin aber doch wieder zu Maps zurück. Nun bin ich kürzlich durch einen Tipp auf Map Factor gestoßen. Bisher gefällt mir die App ganz gut, nur der Download der Karten war bei mir sehr lahm und startete nicht sofort. Ansonsten ist die App auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ja, kann ich nur sagen. Ich habe sie zwar jetzt auch nur mal ganz kurz installiert gehabt. Sieht schon mal hübsch aus und ich denke, das könnte auch eine Alternative sein, ja, zu Google Maps. Aber ich habe das eben noch nicht ausprobiert jetzt richtig, wie das dann in der Praxis auch funktioniert. Also so scheinen alle Dinger vorhanden zu sein. Es gibt auch eine 3D-Darstellung fürs Fahren. Ja, bin ich zwar kein Fan von, aber das hilft manchmal schon, den richtigen Weg dann zu nehmen. Ja. Hat auch eine gute Wertung bekommen, 4,4. Also ist wirklich ganz okay. Und sage und schreibe, nur 9,7 Megabyte hat die App an sich. Von daher, ich werde die auf jeden Fall noch nach Herz und Nieren testen. Auf Herz und Nieren testen. Bisher bin ich noch beim Test von OSMN, Maps and Navigation, dabei, das zu tun. Weil da noch so ein paar Funktionen mehr vorhanden sind. Aber ich muss beides erstmal, oder erstmal die eine App jetzt richtig weiter testen und dann werde ich da auch nochmal was dazu sagen. Und dann werde ich auch sicherlich mal das Map Factor benutzen, weil ich werde da wahrscheinlich jetzt ein altes Android-Telefon als dediziertes Navi nutzen. Ja. Denn ja, so ein 8-Zoll-Tablet, was ich mal als Handyersatz zulegen will, das passt natürlich nicht mehr in die Halterung vom Auto. Ja. Aber ein Navi brauche ich natürlich im Auto. Jetzt kann ich natürlich gucken, 100 € ausgeben für irgendwie so ein Billig-Navi, ja, das mich dann in irgendeinen Fluss reinführt. Oder ich probiere mal eben dann diese Lösung mit der OpenStreetMap und lade dort jede Menge Karten herunter. Also zum Beispiel ganz Deutschland, die Nachbarländer, ja, speichere das ab, das ist ja kein Problem, paar Gigabyte, zack, und dann kann man das als Offline-Navi sozusagen nutzen und die Karten eben, so wie man es gewohnt ist, von Zeit zu Zeit mal updaten, wenn man es daheim ins Wi-Fi hängt. Ja? Ist doch super, oder? Also auch wieder was für die Rubrik alte Handys recyceln. Das wird dann bei mir eben das Navi und vielleicht mache ich mir auch noch die Dashcam-App drauf, wobei, naja, mittlerweile scheint es dann nicht mehr sinnvoll zu sein. Ist ja verboten in Deutschland, Dashcam-App. Also bringt es auch nichts mehr. Wenn mir dann einer einen Stinkefinger zeigt und ich habe das dann auf Video, ja, dann kriege ich noch eine Strafe, weil ich das illegal auf Video aufgezeichnet habe. Wunderbar, ne? Ganz toll. Ja, okay, also danke, Ralf, für den Link. Ich werde es auf jeden Fall noch probieren und dann sagen, auch wenn es noch wahrscheinlich ein paar Folgen dauern wird. So, dann hatte ich noch eine App-Empfehlung bekommen vom Robert. Ja. Und die hat mir so gut gefallen, dass sie heute die zweite App der Woche wird. Ja. Und deswegen ist der Übergang jetzt auch fließend von der Community zur App der Woche. Ja. Denn Das Spiel ist simpel, macht aber tierisch Spaß. Und man muss extrem gute Reaktionen haben. Und vielleicht auch ein schnelles Gerät. Also, Lag darf's da im Tablet oder Handy nicht geben, sonst hat man keine Chancen. Noodle Cake heißt die Firma und einige werden jetzt gleich die Ohren spitzen. Ja, genau. Also, das Spiel heißt Ready, Steady, Bang. Ja, und danke Robert für diesen Tipp. Ja, der Hammer. Ich habe schon vorher eine andere App da wo rausgesucht, ja, aber das musste als zweite App rein. Trifft sich auch ganz gut. Warum, sage ich auch nochmal. Ready, Steady, Bang, eigentlich recht simpel, die Grafik, ja, sieht fast aus wie so Atari VCS 2600, fast, ja, nicht ganz so schlimm, also nicht so pixelig, aber, ja, schwarz-weiß gehalten, ist auch verständlich bei dem Blut, ja, gäb's wahrscheinlich Probleme. Ja, zwei Cowboys stehen sich gegenüber, ja, die Nerven sind angespannt bis zum Schluss. Dann wird heruntergezählt und dann soll man schießen und ja, Reaktionszeit 0,3 Sekunden. Das ist schon ziemlich schlecht. Müsste ja schon ein bisschen schneller werden, ja. Und bang! Irgendeiner fällt dann auf den Boden, erschossen, ja. Und alle möglichen Arten, Kopfschuss, Bauchschuss, ja, sogar Hodenschuss. Gibt's da. Und das ultimative Duell. Tja, so waren die Sitten. Das Interessante daran ist, man kann es nicht nur alleine spielen gegen den Computer oder gegen das Smartphone oder Tablet, sondern man kann es auch zu zweit spielen auf einem Display. Da hat dann auf seine Seite dann also die richtige Perspektive ist sein Spieler und dann drückt man eben drauf und derjenige, der schneller war, der ja wird den anderen ins Jenseits befördern. Es gibt dann immer so Runden, ja, also Runde besteht ein paar Begegnungen und dann eben wird am Schluss dann der Gewinner ermittelt. Ich finde simple App, simple Grafik, macht riesen Spaß, ja, und ja, da könnt ihr mal eure Schnelligkeit mal wieder trainieren. Denn das Bang, das kommt nicht immer zur gleichen Zeit. Das kommt manchmal Ready, Steady, Bang oder Ready, Steady, Bang. Tja, so ist das. Ja. Und da müsst ihr dann entsprechend reagieren können. Ja, die App der Woche, die ich vorher schon rausgesucht hatte, war Crumbie Cat Unimpressed. Ja. Also, Crumbie Cat kennt ihr. Geil. Ja. Ihr kennt die Match Games. Ja, immer noch sehr beliebt. Also dort, wo man drei, ja, Juwelen, Fischgräten, ja, Katzenpfoten oder sonstiges eben zusammenbringen soll. Und dann mindestens drei und dann explodiert das Ganze und es kommen wieder neue Steinchen runter. Ihr kennt das alles schon. So. Und die zwei Sachen kombiniert, ja, das kann nur genial sein. Ja. Ich bin aber froh, dass der Robert noch diese andere super App mir da per Link geschickt hat, denn ich war ein bisschen zweigeteilt. Technisch ist nämlich Crumbie Cat Unimpressed alles andere als eine App der Woche. Für mich auf dem P1000-Tablet kam sie, naja, sagen wir mal, ziemlich behäbig vor, langsam. Da muss man schon öfters mal warten. Selbst das Laden des Levels dauert schon. Ja. Und also die technische Seite lässt mich auch unimpressed, ja, bei dem Spiel Crumbie Cat Unimpressed. Vielleicht kommt da daher der Titel. dieses Element mit der Crumbie Cat, ja, und die Grafiken, was man da eben aneinanderreihen muss, das ist schon süß gemacht, auch die Hintergrundgrafik ist okay Und immer wieder diese flapsischen Bemerkungen, wenn man zum Beispiel besonders gut ist, ja, von der Krumby Cat, so richtig, wie man das erwartet, na, so richtig freuen tut es sich ja nicht, wenn ihr weiterkommt, ne, oder wenn ihr gut seid. Ne. Und dann werden auch immer so Sprüche eingeblendet wie, es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt, ja, und ich mag sie nicht. Sehr schön, ne? Also, es ist wirklich schön. Die Kombination macht Spaß. Wenn ihr ein schnelles Gerät habt, dann dürft's auch ein bisschen flüssiger laufen, schätze ich mal. Ja, also beim P1000 wird's wirklich, ja, lahm. Die Größe ist auch so eine Sache. Ist mit 42 Megabyte für so ein Spiel schon ziemlich heftig. Ja, wow. Aber dennoch macht's ein bisschen Spaß, oder macht's richtig Spaß, denn deswegen war es dann auch App der Woche. Aber wie gesagt, technisch gesehen ist es nicht ganz so gut und deswegen bin ich froh, dass der Robert hier noch den Link geschickt hat zu der zweiten App der Woche, Ready Steady Bang. Das war's dann vom Uncast, liebe Leute. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, immer her damit. Ja. Google Plus Uncasts Community auswählen, ja, und da könnt ihr dann dort eure ganzen Anregungen, Kritiken, Links und so weiter loswerden. Freue ich mich immer drüber. Oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Da gibt es auch jetzt einen neuen GBG-Key dafür. Bitte beachten. Ganz wichtig, wenn ihr mir eine Mail schreibt, bitte sagt es, welchen Teil des Namens ich erwähnen darf in der Sendung. Ansonsten wird nur der Vorname erwähnt. Ja? So wie ich es eben bei den Google Plus Community Sachen auch immer mache. Wenn ihr die ganzen Links und Informationen auch, ganz wichtig diesmal, findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. Ja, bitte. Immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!